something for your mind, your body, and your something for your mind, your body, and your something for your mind, your body, and your soul. Sonntagabend, 18 Uhr. Wir sitzen wieder zusammen hier bei uns im Studio. Blind PC, AK Sounder Twins. Nach der Haare wieder. Viech unentspannt. Trink deinen Tee. Legalize it, ne? Sonntagabend, 18 Uhr, hier im Studio, auf der Couch, relaxed, beim Tee, weil draußen ist es kalt. Das Wetter, keine Ahnung, wir werden sehen. Und wir haben uns gedacht, wir machen heute die Sendung für uns, reden ein bisschen, spielen ein paar Platten aus unserer Sammlung und überraschen euch mit Geschichten der letzten Nacht, der letzten Woche, aus unserem Leben und warum wir den Shit hier eigentlich tun. gestern war bei Tracks in Whatever. Das war wieder mal eine hinreißende Party. Tiny als Support und wer noch eigentlich? Ich hab's vergessen. Und ja, es war wieder mal eine gigantische Party in Whatever. Wir haben sehr gut gefeiert. Es ging wieder mal von früh bis spät. Wie gesagt, auch Freitag im Röschenhof von früh abends bis spät früh. Ich kann mich noch an die Worte erinnern. Hey, wir fahren aber wirklich bloß eine halbe Stunde. Ich will noch in die 82. Und gestern, der Abend ging zu lang. Muss dazu sagen, Donnerstag war Bangabend. Wir waren 3:30 zu Hause. Freitag arbeiten. Und abends wirklich nur eine halbe Stunde in Röschenhof. Wann waren wir zu Hause? 4:30? 5:00? 5:30? Oh mein Gott, die Uhr ist stehen geblieben. Though you may beg to differ, I'm serious about what I say, that we will be together despite other people. Sonntag, Dresden, 18 Uhr, jetzt schon 18.15 Uhr, glaube ich. Es ist beschissen kalt, wie es halt so ist im Herbst. Wir sitzen halt hier, wollen versuchen, eine gute Sendung zu machen, nicht zu viel zu reden eigentlich, sondern mehr Musik zu präsentieren, aber wir sind halt trotzdem Labersäcke und quatschen halt jetzt ein bisschen dumm rum. Anliegen unserer Sendung ist, wie gesagt, Musik zu präsentieren und Leute zu featuren. Wir haben uns kein konkretes Konzept eigentlich ausgedacht für die Sendung. Wir machen es wirklich just for fun. Wer Bock hat, vielleicht sogar mitzumachen, aus der Region kommt, kann ja mal eine E-Mail schicken oder so. Oder Anregungen, Wünsche, Vorschläge, Kritik etc. Für alles sind wir offen. Ja, Musik, jedes Spektrum wollen wir abdecken. Oder sagen wir fast jedes Spektrum. Zumindest alles, was im Bereich Subkultur liegt und wieder dem Mainstream ist. Wir wollen auch hier die Region allgemein featuren, alle möglichen Plattenläden, Plattenhersteller, Plattenlabel, Plattendreher, Plattenverdreher. Und ja, das denke ich mal, das ist mal grob gefasst so, dass was uns am Herzen liegt. Hast du noch irgendwie ein Statement? Oder? Ja, am Herzen liegt gerade ein schwerer Stein. Ich hoffe, der fällt heute Nacht. We'll be right back. grüße an dieser Stelle den Fabian, der vorgestern unser Begleiter war, im Röschenhof und das Röschen mit nach Hause nehmen musste. Aber leider ist er auf meiner Rückbank eingepennt und da wurde leider nichts. Aus dem Spaß mit der Blume der Nacht. Was hast du denn eigentlich heute zusammengemixt? Ich würde sagen, Rick, lass dich einfach mal überraschen. Thank you. one rare bug with running on ease. After that is early Shirley, red candy cat shadowed by one rare bug, and one rare bug is the Derby champion. We'll be right back. XM New. Show you so you can see. muscles. They're yours, baby. your body free. Unsere nächste Sendung in 14 Tagen wird ein Special präsentieren. Live aus Erfurt, live mitgeschnitten aus Erfurt. Come on, let your body free. Come on. Wie gesagt, ein Special, Live-Special aus Erfurt, aus dem etc. Mittwochs. Die Bude rockt. Wir werden euch hoffentlich ein sehr gutes Fireset mit Good Vibrations vom Publikum präsentieren können und freuen uns natürlich jetzt schon viel drauf, weil das letzte Mal, wo wir da waren, die Bude hat einfach nur gerockt. romantic, vibe romantic. Dorian Gray. Yo, kid, what happened? What? Berlin, the planet. What happened? Trezor, oh, they're still there. The line, NYC. What happened? Can somebody tell me? Studio 54. What's happening? Johnny, come late. dieser Stelle grüße ich nochmal alle bang.de Forum-Mitinhaber, die sich leider am Donnerstag nicht getraut haben, ihren Namen preiszugeben, um somit vielleicht einer Verwechslung oder vielleicht einer Enttäuschung vorzubeugen. Es war trotzdem eine schöne Nacht. Danke nochmal an alle, die da waren. Tja, Grüße von mir an Frau L, Frau W und K. Peppy. Obligatorisch. Grüße an den Kleinen mit der Brille, mein Kollege. Tja, Grüße an alle Kollegen der Branche und vor allen Dingen an Thomas, den Görgi Deval, Spur-1-Macher. Danke für die letzte Sendung, bang.de, Spezial, mit der Feststellung, ich rede viel. I genuinely believe that I can control my own destiny.